Viereinhalb Jahre nach der Katastrophe von Fukushima wurde erstmals wieder ein Atomkraftwerk in Japan hochgefahren. Es liegt in Sendai im Süden des Landes und hat der Regierung zufolge die strengste Sicherheitsüberprüfung der Welt bestanden. Es sei die Politik Japans, an allen Kernkraftwerken festzuhalten, die diese Kontrollen erfolgreich hinter sich bringen, erklärte Premierminister Abe. Doch die Mehrheit der Japaner denkt anders. Je nach Umfrage lehnen 60-70% der Bevölkerung inzwischen Atomkraft ab. Nach der Kernschmelze in Fukushima und der großräumigen Verstrahlung der gesamten Region halten die Menschen diese Energiequelle für riskant. Zu den offenen Fragen gehört die der Evakuierung der Bevölkerung im Katastrophenfall. In Sendai könnte sie nach Expertenmeinung nahezu 30 Stunden dauern. Hinzu kommt, in Sichtweite des AKW brodelt ein aktiver Vulkan und Erdbeben sind in Japan an der Tagesordnung.